WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ungefähr 10 Minuten hier im Radio unter uns und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wir haben eine Themennacht heute, ein festes Thema und das Thema heißt Gier. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extrem gierig sind. Gierig nach Geld, Essen, Erfolg, Sex, Aufmerksamkeit, vielleicht auch nach bestimmten Rauschzuständen. Und ich frage euch, kennt ihr vielleicht Leute, die übermäßig gierig sind? Lebt ihr vielleicht sogar mit jemandem zusammen, der gierig ist? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bärbel. Bärbel ist 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, zum Thema Gier rufst du an. Ja, also neugierig bin ich ja selber. Ja. Mit 14 habe ich vor Neugierde Physik angefangen zu studieren. Mit 14? Mit 14 habe ich mich entschlossen, das zu studieren, aufgrund eines Schulversuches, der mich neugierig machte. Ja. Und da sagte meine Mitschülerin, pfui, schämst du dich denn gar nicht? Das als Mädchen, das war doch unweiblich. Ne? Mhm. Ich sag, was ist denn daran unweiblich? Ja, also sie hatte auch keine Begründung dafür. Sie stammte aus einem ganz anderen Elternhaus. Mhm. Und also ich bin nicht so sexistisch erzogen und Gier ist bei uns eigentlich auch nicht so das Thema. Aber gierigen Leuten fiel ich doch oft zum Opfer. Geldgierigen Leuten und sexgierigen Leuten. Erzählst du jetzt aus der Opferperspektive, nicht von dir selbst? Ja, also ich erzähle jetzt mehr aus der Opferperspektive. Was war das Schlimmste, was du in Sachen Gier erlebt hast bei einem anderen Menschen? Das Schlimmste ist jetzt schlecht zu klassifizieren. Also die Wettbewerbsgesellschaft ist ja nicht nur ein Mensch, sondern der Sozialdarwinismus ist ja immer noch in unserer gesamten Gesellschaft verbreitet. Das ist so ein Auswahlkriterien, wer der Beste, der Tollste, der Schnellste oder die Beste ist. So funktioniert auch unsere Welt, ja. Ja, da gibt es auch die Frauen, die heißen dann Alibi-Frauen. Die werden unter Frauen so genannt, weil die als Alibi dafür gelten, dass wir auch Frauen in unseren Chefetagen haben. Mhm. Die müssen als Alibi dafür herhalten. Die anderen sind Quotenfrauen. Die werden wegen der Quote eingestellt. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Bist du Physikerin geworden? Ja, ich habe ein Diplom an einer Reformuniversität erlangt. Ja. Zunächst mal an einer renommierten bin ich abgestoßen worden, schon während der Studienberatung. Da wollte man mich nicht beraten, da sagte mir der Prof, also Nanu, Sie sind ja eine Frau, das hätte er gar nicht erwartet. Ne? Okay, Und bist du dann später in den Beruf reingegangen? Ja, ich habe im Umweltschutz gearbeitet. Ah ja, du sagst, ich habe, arbeitest du heute nicht mehr? Nein, ich bin seit 1991 arbeitslos, bekomme immer was scheinbar angeboten. Bin Generation Praktikum, also vom einen Praktikum ins nächste, solange ich kostenlos arbeite, bin ich willkommen. Seit 1991 als Diplom-Physikerin? Ja. Das ist ja krass. Von was lebst du? Von Hartz IV. Ah. Und von der Rente meiner Mutter. Da bin ich noch einigermaßen beweglich. Ich vollziehe meinen Beruf quasi als Hobby in einem Verein. Mhm. Und da gibt's viele Arbeitslose. Da plane ich, mich selbstständig zu machen, um da mal vielen Arbeit zu geben. Ich bin also technisch innovativ. Ja. Und in alternativen Techniken halte ich mich auf dem Laufenden, da möchte ich mich selbstständig machen. Finde ich sehr gut. Ja. Wir sollten jetzt auf unser Thema zurückkommen. Das Thema heißt ja Gier. Ja, die Gier. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema, finde ich. Dieser Wettbewerb, der geht mir so auf den Keks, dass ich das schon so ablehne. Wenn ich gewusst hätte, dass Jugend forscht auch ein Wettbewerb ist, damals, als ich noch jung war, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mitgemacht nach den Erfahrungen, die ich heute habe. Also der Wettbewerb und der Erfolgsdruck und der Ehrgeiz in unserer Gesellschaft ist eine Form von Gier. Thema ab. Bitte? Das lenkt alles so vom Thema ab. Die eigentliche Neugier wird da ja nicht wirklich befriedigt. Aber bist du letztendlich doch auch ein Opfer dieser Giergesellschaft, wenn du keine Arbeit bekommst. Ja, ich meine, dass die Profitgier hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass es über 20% Arbeitslose gibt. Und die Lügerei natürlich, diese 2,7 Millionen Arbeitslose, das klingt ja wenig. Und im Radio wird ja auch immer gesagt, wir haben jetzt 43 Millionen, die in Arbeit sind. Noch nie hatten wir so viele. Ja, aber wenn ich das mal wirklich nachrechne, dann ist das fast die Hälfte, die keine Arbeit hat. Bärbel, wenn ich dich so erzählen höre, höre ich daraus auch viel Enttäuschung. Da ist eine Frau mit einer tollen Ausbildung, mit einem tollen Diplom, die jetzt seit 91 keine Arbeit hat, von Hartz IV lebt. Bist du sehr frustriert über unsere Gesellschaft, über unser Land? Ja, also ich wäre am liebsten mal nach Schweden ausgewandert, weil da soll das besser sein. Und ich habe jetzt auch gehört, da gibt es viel mehr Frauen, die viel mehr Geld verdienen und viel bessere Chancen haben. Welche Konsequenzen hat das zum Beispiel politisch? Gehst du noch wählen? Ja, ich wähle noch Grüne und Linke. Also, und arrangiere mich auch im grünen Bereich, weil ich auch mal im Umweltschutz gearbeitet habe. Ich bin ja auch selbst umweltkrank. Mein Arzt hat mir geraten, aufs Land zu ziehen wegen der Luftverschmutzung. Mhm. Und ich weiß auch, was dahinter steckt. Warum die Profitgier der Industrie nachts ohne Filter raucht heimlich. Was? Wenn die Kontrolleure gerade durch sind, dann nehmen die ihre Filter raus. Ach so, wegen 2% mehr Profit rauchen also, die nachts ohne Filter. Es geht um die Gier der Industriegesellschaft, ne? Ja. Die du ja, die beklagst. Industrielobby ist da sehr stark. Mhm. Nun werden wir beide das nicht mehr ändern können. Wie wirst du also dich das jetzt ist auch nur was für die nächste Generation, wofür ich mich dann arrangiere, dass die nächste Generation vielleicht mal die Chance hat, nach 30 Jahren saubere Luft atmen zu können. Haderst du manchmal mit deinem Schicksal, dass sich das alles so doch recht enttäuschend entwickelt hat? Ja, ab und zu mal hadere ich damit. Ich kämpfe immer innerlich mit mir. Also ich kämpfe mit den positiven gegen die negativen Gedanken, kämpfe ich immer um die positiven Gedanken, die letzten Chancen noch zu ergreifen, noch was zu machen. Und jetzt zurzeit kämpfe ich auch mit dem Patentamt. Da gibt es 4 Erfindungen, weshalb ich angeblich kein Patent bekomme. Und ja, ich habe aber die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen und hoffe und kämpfe, dass es doch was wird. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das jetzt zumindest mal endlich klappt. Das wäre ja noch dann ein schönes Erfolgserlebnis nach den vielen Jahren. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Ja, genau. In den normalen Arbeitsmarkt wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, für dich reinzukommen. Ja, Bärbel, so fangen wir unsere Sendung an mit der Kritik an der Gier unserer Gesellschaft. Dazu hast du dich geäußert. Ich danke dir sehr herzlich und drücke dir die Daumen für das Patent. Ja, danke. Alles Gute. Ja, danke. Viel Glück. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein klein bisschen Zeit und bis zum Beginn der Fernsehausstrahlung etwas Musik. Bitte weiter so. So, ihr Lieben, der Fernsehvorspann ist gleich zu Ende. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich die Fernsehzuschauer. Wir sind heute ein bisschen verspätet und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier schon begonnen. Unser Thema heute Nacht heißt Gier. Ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die von sich sagen und die das auch ganz offen bekennen. Ja, ich bin gierig nach Erfolg. Ich bin gierig nach Geld, nach Essen, nach Sex, nach Aufmerksamkeit. Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch gierig nach bestimmten Rauschzuständen. Und wer von euch lebt zum Beispiel mit einer gierigen Person zusammen oder ist mit einer gierigen Person befreundet? Wie empfindet ihr gierige Personen? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin verbunden mit dem Stefan. Und Stefan ist 32. Guten Morgen, Stefan. Hallo, Domian. Hallo, Stefan. Du hast zum Thema Gier angerufen. Genau, bisschen ungewöhnliches Thema. Ich bin gierig nach dem Fliegen in zivilen Passagierflugzeugen. Nach dem Fliegen in zivilen Verkehrsflugzeugen? Exakt, genau. Als Passagier? Exakt, ja, genau. Wohin fliegst du immer so? Eigentlich überall hin, was man sich vorstellen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich früher einfach nur des Fliegens willen geflogen bin. Mhm. Und jetzt nach 15 Jahren hauptsächlich bestimmte Fluggesellschaften und Flugzeugtypen abfliege. Mhm. Und dass ich das zu einer gewissen Gier entwickelt hat. Ja, das hört sich ja schon sehr ungewöhnlich an. Du machst das seit 15 Jahren. Genau, ja. Da warst du ja noch sehr jung. Da hast du entdeckt, dass du gerne fliegst, als Passagier fliegst. Genau, also. Nun ist das Ganze ja ein teurer Spaß. Wie hast du das finanziert? Wie finanzierst du das? Also angefangen hat es schon ein bisschen eher, als ich 12 war und zum ersten Mal mit meinen Eltern in Urlaub geflogen bin und da die Liebe zum Fliegen entdeckt habe. Mhm. Und als ich dann 17 war und angefangen habe, Geld zu verdienen, habe ich das Geld, was ich dann über hatte, habe ich dann dazu genutzt, um in allererster Linie erstmal zu fliegen. Aber einfach irgendwo hinzufliegen, das ging dir gar nicht um das Ziel am Anfang? Am Anfang ging es einfach nur um das Fliegen an und für sich. Und nach den ganzen Jahren, wo man dann gewisse Fluggesellschaften wie die Lufthansa als Deutscher natürlich genug geflogen hat, hat sich dann so ein bisschen spezialisiert dahin, dass man sich so ein bisschen das Hauptaugenmerk drauf gerichtet hat auf seltene Flugzeugtypen und seltene Fluggesellschaften und gewisse Flughäfen, als die man als normal Deutscher oder Normaleuropäer nicht hinkommt. Wie viel Flugkilometer hast du schon auf dem Puckel? Kilometer kann ich nicht sagen. Oder Meilen? Alle anderen Daten kann ich auch nicht sagen. Ich kann sagen, wie viele Fluggesellschaften, im Grob, wie viel Euro ich verflogen habe. Na gut, fangen wir mit dem Euro mal an. Wie viel Euro hast du schon verflogen? Ich habe irgendwann aufgehört zu rechnen, aber es dürfte ungefähr zwischen 70.000 und 90.000 Euro liegen in den letzten 15 Jahren, seitdem ich das selber finanziere, seitdem ich berufstätig bin. Dann geht doch, was machst du vom Beruf? Ich bin in der Automobilbranche tätig. Verdienst du da Mittel oder verdienst du viel? Relativ viel. Das ist auch der Grund, da sind wir bei dem Thema Gier. Mhm. Weil sich jetzt der eine oder andere fragt, was hat das mit Thema Gier zu tun? Das Ding ist, dass ich das unbedingt machen will und machen muss. Und dadurch auch natürlich aus Zeitgründen ein Vollzeitjob nicht mehr möglich war. Ich in Teilzeit gegangen bin. Mhm. Und dadurch, dass ich in der Automobilbranche, sprich im Autoverkauf arbeite, habe ich einen relativ guten Verdienst gehabt als Vollzeitkraft. Aber als du dann in Teilzeit gegangen bist, war eben weniger Geld da. Weniger Geld, aber ich hatte mehr Zeit, um zu fliegen. Ja. Und immer noch genug Geld, um mir das Hobby in Anführungsstrichen zu finanzieren. So in den Hochzeiten, wie viele Tage im Monat, sagen wir es mal im Monat, bist du in der Luft? Das höchste waren im Jahr 2004, da bin ich 140 Mal geflogen, also quasi fast ein Drittel des Jahres war ich in der Luft gewesen, jeden dritten Tag quasi. Wer so viel in der Luft ist, er hat ja kaum mehr ein Privatleben auf dem Boden. Da sind wir bei dem Nachteil. Keine Freunde, keine Freundin, beziehungsweise ich habe aufgrund dieses Themas mit meiner Freundin die Beziehung beendet. Lebe quasi privat nur für die Luftfahrt und ansonsten nur für meinen Beruf. Jetzt in diesem Jahr, wir haben jetzt, wir haben März jetzt. Wie oft bist du da schon geflogen? Es sind 16 Mal, klingt wenig, aber ist relativ viel, finde ich, für eine normal sterbliche Person, die das nicht beruflich macht. An welchen Orten, du hast es gerade schon gesagt, an welchen Orten warst du schon, wo wir so als Normalsterbliche nicht so einfach hinfliegen können? Spontan gesagt Feuerland, also Südamerika, ganz unten. Wo ich noch nie war, seltsamerweise Australien, aber ansonsten, ich müsste eher die Orte aufzählen, wo ich noch nicht war. Du warst noch nie in Australien? Nein, noch nicht. Ja, das wundert mich aber total. Als Vielflieger ist das doch schon ein Muss, dass man nach Australien oder über Australien fliegt. Ja, aber das sind dann wieder so 0815 Fluggesellschaften, mit denen man dahin fliegt. Und ich habe mich ja eher, wie gesagt, in den letzten Jahren dann eher darauf spezialisiert, mit Fluggesellschaften zu fliegen, die man als Europäer nicht so oft zu Gesicht bekommt. Was war denn die exotischste bisher? Die ist nicht ganz so exotisch, die ist sogar europäisch. Das ist Snowflake, also Schneeflocke nennt die sich. Die hat nur 3 Monate existiert, die Fluggesellschaft. Und aufgrund dessen sind wenig Menschen mit denen geflogen. Und aus welchem Land kamen die? Skandinavien. Die war aus Norwegen. Das ist eine Tochtergesellschaft von der Scandinavian Airlines gewesen. Eine Billigfluggesellschaft von denen. Und die gab es nur für relativ kurze Zeit. Und da bin ich doch irgendwo für mich selber recht stolz drauf. Aber nochmal, wir haben dich jetzt, ich stelle mir das hier so vor, du setzt dich in ein Flugzeug, ein außergewöhnliches Flugzeug oder wohin auch immer, aber in ein Flugzeug. Und fliegst so fröhlich durch die Welt. Dann fliegst du, weiß ich, nach Brasilien und nach Kanada und nach Alaska. Verstehe ich das richtig, dass du dich dann aber in den Ländern gar nicht aufhältst und direkt weiter oder zurückfliegst? Exakt. Bei Langstreckenflügen, wie du es gerade angesprochen hast, komme ich da an, übernachte am Flughafen und am nächsten Tag geht es dann wieder zurück. Das heißt, quasi warst du mit Ausnahme Australien fast schon auf der ganzen Welt, aber du hast von der Welt nichts gesehen. Den Flughafen. Nur die Flughäfen, genau. Du hast die Flughäfen. Ja, genau. Mensch, so. Stefan, jetzt erkläre uns normalen Menschen nochmal, was nun daran so toll ist. Ich würde lügen, wenn ich dir eine Antwort drauf geben könnte. Da würde ich wirklich lügen müssen. Es ist einfach nur ich kann es nicht erklären. Das fängt an von der Fahrt zum Flughafen, vom Einchecken, vom Boarding, der Geruch vom Kerosin, im Flugzeug zu sitzen, wenn die Triebwerke hochgefahren werden und wenn man startet, so dieses ganze Drumherum, das gibt mir einmal so ein Gefühl von Freiheit und andererseits so ein Gefühl von, dass man irgendwie ein Teil eines Bedeutsamen ist. Und das ist dann irgendwo, hat sich das umgeschlagen zu einer Gier. Oder zu einer Sucht, kann man ja sagen. Genau, ja. Gier und Sucht ist ja oft miteinander verwandt, sehr eng miteinander verwandt. Du fliegst immer alleine. In 90% der Fällen immer allein, ja. Und fliegst nicht erster Klasse oder irgendwelche schicke Plätze buchst du nicht, sondern ganz normal? Ich sammle nebenbei natürlich, das ist ja logisch, Bonusmeilen. Ja. Und da kann man sich dadurch entweder dann Freiflüge ergattern oder wie ich es halt mal gemacht habe, mal ein Business-Class-Ticket, aber First Class bisher noch nicht mehr. Hast du in diesen 17 Jahren mal Urlaub gemacht? Richtigen Urlaub? Ja. Ja. Das gibt's dann auch, dass du irgendwo hinfliegst und dann da Urlaub machst und nach 2 Wochen wieder wegfliegst. Aber nur wenn es dann halt Destinationen sind, die mich wirklich interessieren. Aber dann maximal eine Woche und dann war's das schon. Jetzt hast du gerade gesagt, die Beziehung mit deiner Freundin ist auch zu Bruch gegangen. Lag das an diesem Hobby, an dieser Sucht? Die ist nicht zu Bruch gegangen, sondern ich habe die Beziehung eben aufgrund dessen beendet, weil irgendwann die Diskussion zur Debatte stand, das ganze Geld, was ich ausgebe, könnte man noch anderweitig quasi in die Beziehung stecken. Das ist ein Argument, ja. Ja, ja, und die ganze Zeit könnte man in die Beziehung stecken, aber ja, ich habe mich dann halt für Luftfahrt entschieden und habe dann gesagt, okay, dann... Eigentlich, Stefan, hast du den falschen Beruf, du hättest Pilot werden müssen. Nee, man kann ja auch nicht immer, ich finde, man kann nicht sein Hobby zum Beruf machen, dann wird es langweilig, finde ich. Also, wenn man immer nur Vanilleeis isst, schmeckt irgendwann nicht mehr. Du hast ja schon so viel Geld verballert, einfach in die Luft gepustet, abgesehen jetzt mal von dem Umweltaspekt, dass du in anteilsmäßig natürlich unfassbar unsere Umwelt verschmutzt. Durch sinnloses Herumfliegen. Fliegen würden die so oder so? Ne, das ist ja kein Argument. Das ist ja ein Argument. Jeder trägt ja seinen Anteil Schuld oder wie man das nennen mag, daran teil, wenn man fliegt. Ob die nur so, ja, so fliegen? Ja, aber Domian, so wie ich das, ich höre dich jetzt seit 1998. Und so wie ich dich verstanden habe, bist du ein großer Autonarr. Müsste ich die Frage zurückgeben. Die wäre völlig berechtigt, wenn ich den ganzen Tag wie irre herumfahren würde und nur mal eben eine Stunde hier reinkäme. Dann hättest du mich jetzt so voll gepackt und erwischt. Okay. Nein, also um mal ernsthaft auf die Frage einzugehen, ist für mich nicht wirklich ein Thema. Also okay, was die Umwelt betrifft, da habe ich mir nicht wirklich... Wie soll es denn weitergehen? Du bist jetzt noch im sehr guten Alter von 32. Sollen die nächsten 20 Jahre auch so verfliegen? Tja, gute Frage. Habe ich mir keine Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich meine, ich finde ja immer so alle schräge Sachen interessant, wenn Leute schräge Hobbys haben oder kuriose Dinge tun. Ich mache mir bei dir wirklich ernsthaft Sorgen, Stefan, dass du sozial vereinsamst. So wie du es gerade schon geschildert hast, und wenn du deine ganze Freizeit in der Luft verbringst, bist du irgendwann ein ganz einsamer Mann. Und das ist kein Hobby der Welt wert. Das könnte passieren, ja. Aber so weit habe ich noch nicht gedacht. Noch bist du volle Kanne dabei und du machst es mit großer Freude. Wo geht's als nächstes hin? Das ist immer kurzfristig. 4-5 Wochen vorher entscheide ich das und dann... Okay, aber hast du jetzt schon einen Plan, wann es wieder losgeht? Ja, in meinem nächsten Urlaub dann im Mai. Im Mai. Okay, aber du weißt, das Ziel ist noch nicht klar. Das Ziel nicht, nein. Dich müssen doch wahrscheinlich einige Stewardessen oder Stewards oder irgendein Personal von den Fluglinien schon kennen, oder? Ja, ja, von der ehemalige Eurowings. Die gibt's ja nicht mehr. Aber die ehemalige Eurowings, da kennen mich einige, weil ich ja nun mal aus einer Stadt komme, die nicht an das weltweite Netz angeschlossen ist, sondern wo ich über Frankfurt oder München fliegen muss. Ja. Und dann sind es manchmal Flugzeuge und Crews, wo man sich dann plötzlich 2-3 Mal im Monat trifft und die dann sagen, hey, du warst doch letzte Woche schon hier an Bord. Und sagst du denen die Wahrheit oder denken die, dass du geschäftlich unterwegs bist? Geschäftlich. Ich sage niemandem die Wahrheit. Das weiß auch niemand. Also. Deine Eltern auch nicht? Doch. Nur meine Eltern. Die Eltern. Und meine ehemalige Freundin. Und die ehemalige Freundin. Und das war's gewesen. Und es gibt keinen guten Freund, der das auch ein bisschen mit Schmunzeln vielleicht beobachtet? Nee, es gibt ja eben keine Freunde mehr. Ja, genau. Gibt eigentlich keine Freunde. Stefan, hab dich gut im Auge, damit es nicht böse endet. So. Möchte ich zum Schluss mal sagen. Ansonsten danke für den Anruf. Sehr, sehr skurrile, ein sehr skurriles Hobby, finde ich. Okay, Domian, noch eine Frage und dann lege ich sofort auf. ich weiß, man darf keine Schleichwerbung machen. Nee, bitte aber nicht. Aber ich weiß, dass du ein Autonarr bist. Kann es sein, dass du ein Auto fährst, was ein männliches Symbol hat als Emblem? Ein männliches Symbol? Ein skandinavisches Auto. Ja, ein skandinavisches Auto. Nein, das fahre ich nicht. Nein, nein, das war die, dass ich das verstanden habe, was du mit männlichem Symbol meinst. Nein, dieses Auto fahre ich nicht. Okay, gut. Okay. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ein schönes restliches Jahr. Ne? Danke, Stefan, dir auch. Tschüss. Ciao. Jo, danke, tschüss. Habe ich erstmal eine Sekunde schalten müssen, was er damit meint, mit dem männlichen Symbol. Jetzt weiß ich es natürlich, was für ein Auto das ist. Birgit, Birgit ist 53. Guten Morgen. Hallo. Hallo Birgit, zum Thema Gier. Ja, ich bin jetzt gerade richtig irritiert erstmal. Warum? Weil ich ja den Ton ausmachen. Du musst den Ton ausmachen und darfst überhaupt nicht in den Fernseher gucken, weil du dann noch mehr irritiert wirst, weil ich zeitversetzt im Fernsehen erscheine. Ja, das hat mich ja so irritiert. Nee, aber macht nichts. Guck woanders hin. Sehen. Ja, so, zum Thema Gier. Ja, und zwar, ich bin ja so groß geworden. Du bist groß geworden? Ja, ich bin, sag ich mal, so aufgewachsen. Wie aufgewachsen? Dass ja, mein Erzeuger zum Beispiel. Der war gierig? Ja. In welcher Form war der gierig? Ja, das ist, Geld spielt eine ganz große Rolle im Leben. Mhm. Wie hast du das in Erinnerung? Welche Besonderheiten hat er so an den Tag gelegt in Sachen Geldgier? Ja, der hat immer, also der hat früher immer so, wie ich weiß, was ich so immer nicht so mitgekriegt habe. So in der Kneipe, so Skat gespielt und so ein Gedöns. Mhm. Der war auch oft in Casinos und hat da einiges verzockt. Mhm. Ging auch mal um Miete, das weiß ich noch, weil das ging nämlich darum, der hat meine Oma auch oft angepumpt. Und ich habe mal einmal mitgekriegt, wo er meiner Oma dann Schulden zurückbezahlt hat, aber schweren Herzens hat er das Geld wiedergegeben. Also war er nicht nur gierig nach Geld, sondern er hat das Geld auch ziemlich fahrlässig ausgegeben, zum Beispiel dann im Casino. Jein. Also ich muss sagen, der hat immer versucht, für uns zu sorgen, lebensmittelmäßig, weil der hat der Frau, die mich geboren hat, ich kann da nicht Mutter zu sagen, der hat immer eingekauft, wo Lebensmittel, dass wir was haben. Also hat er sich dir oder euch, wie viele Kinder wart ihr? Wir waren 6 Kinder. Hat er sich den Kindern gegenüber nicht geizig gezeigt? Also der ist, wenn der mal abends wiederkam aus der Kneipe, ja, dann hat er mal ein halbes Hähnchen mitgebracht oder so eine kleine Tafel Schokolade, so eine Mini-Format-Schokolade. Okay, also irgendwie konnte er mit dem Geld nicht, er war scharf auf Geld, hat aber Geld auch fahrlässig ausgegeben. Ja, und der hat mal gemacht, dann war ich schon älter und dann habe ich BAföG gekriegt. Und da hatte ich aber noch kein eigenes Konto. Habe ich dann über sein Konto laufen lassen und die Nachzahlung, die ich gekriegt habe, die war dann praktisch weg. Und dann war ja so... Wie, die war praktisch weg? Das hat er einkassiert oder was? Ja, was bei ihm war weg. Also das BAföG, was du bekommen hast und dann noch eine Nachzahlung oder wie kann ich es verstehen? Ja, die Nachzahlung. Ja, da konnte ich mal gerade ein bisschen Geld von erbetteln, damit ich mir eine Hose kaufen konnte. So, jetzt hast du gerade gesagt, du bist damit aufgewachsen, dass jemand da gierig ist in Sachen Geld zum Beispiel. Ja, also und bei der Frau, die mich geboren hat, zum Beispiel, die hat gesoffen. Im Loch. Du sagst, das so distanziert über deine Eltern. Das heißt, du hast keine guten Erfahrungen mit deinen Eltern gemacht. Nein, überhaupt nicht. Nee. Weil die hätten keine Kinder kriegen dürfen. Haben die alle Kinder so schlecht behandelt? Ja, was halt schlecht behandelt. Was war denn das besonders Schlimme an dieser Kindheit? Ja, dann ist die Frau, die uns geboren hat, sag ich mal. Durch die Sauferei zum Beispiel ist die ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen. Also ich hab Erinnerung, da war ich 5, da ist ein jüngerer Bruder von mir geboren. Und ich mit 5, mit dem Baby auf dem Arm, nachts aufgestanden, um Pulle zu kochen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, da hast du die Gier ja von der Mutter oder der Frau, die dich geboren hat, auch mitbekommen, nämlich die Gier nach Alkohol. Ja, und das ist eine Sache, die habe ich ihr nie verziehen. Die ist zwar schon verreckt, die Olle. Und der Vater, lebt er noch? Ja, leider. Hast du denn mit dem noch Kontakt? Ja, so lapidar. Mhm. So, ich habe mich zurückgezogen von diesen Leuten. Hat dieses Verhalten, dieses gierige Verhalten auf dich abgefärbt für dein Leben später? Ja, aber anders. Wie denn? Weil ich habe ja auch Kinder zur Welt gebracht. Mhm. Und ich habe mir aber geschworen, wenn ich Kinder habe, dürfen meine Kinder gewisse Sachen in ihrem Leben nicht kennenlernen. Zum Beispiel? Ja, dass man denen alles nimmt. Nee, und dass sie im Dreck und Chaos aufwachsen und nichts zu fressen kriegen und so. Das kennen meine Kinder nicht. So war das bei euch? Ja. Du sagst, dass man denen alles nimmt. Dir und euch hat man damals alles genommen? Also ich muss sagen, für mich persönlich, weil ich jetzt das einzige Mädchen war. Ich habe 5 Brüder. Mhm. Ja, nur noch 4 mittlerweile. Mhm. Und meine Mutter, ich weiß, oder ihr, die Frau, die mich geboren hat, das Problem ist, ich weiß nicht, welches Problem die mit mir als Mädchen hatte. Also die hat mich immer niedergemacht und die hat mich auch immer am meisten geprügelt. Mhm. Hat der Vater dich auch geprügelt? Ja, ich habe 3 Haue von neben gekriegt. Das ist einmal, ja, aber das sind so Sachen. Die Mutter war schlimmer. Ja, die hat mich also... Im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob die mich totschlagen wollte. Warst du mal verletzt? Körper? Ja. Nee, grün und blau gekloppt und ich habe manchmal ausgesehen, als Kind, ganz schlimm. Und in der Schule hat niemand dich angesprochen? Nein, von den Lehrern? Das früher nicht so. Mhm. Ich bin jetzt 53. Ja, in der Zeit war das nicht so, stimmt. Nein, da bin ich... Da war ich noch in der Grundschule, ganz oft zum Jugendamt gegangen, zu so einem älteren Fräulein, mhm, und habe ihr mein Leid geklagt und der immer gesagt, ich will weg von zu Hause. Ja. Ja, und die hat mir dann über den Kopf gestreichelt, hat gesagt, ihr seid doch so eine nette Familie, die konnte wohl meine Mutter leiden, weiß ich nicht. Mhm. Nette Familie. Aber immerhin hast du den Mut gehabt, damals in der Zeit alleine zum Jugendamt zu gehen. Das ist ja auch schon ungewöhnlich. Ja, ich bin ja sowieso ein bisschen anders. Mhm. Also ein bisschen selbstständiger und. Ja, ich habe schon immer meinen Kopf durchgesetzt. Wie lange oder bis zu welchem Alter hast du denn in dieser schrecklichen Familie dann gewohnt, gelebt? Also ich war gerade 15, da bin ich erst mal ins Heim gekommen. Da bin ich endlich mal weg von zu Hause. Mhm. Wie kam das, dass du dann in ein Heim kamst? Ja, das ging über die Diakonie. Da habe ich dann Leute kennengelernt, die mich auch mal ernst genommen haben. Also. Und drum gekümmert haben. War das ein Aufleben für dich, in das Kinderheim zu kommen? Ja, ich war ja nicht lange da, leider. Wie lange warst du denn da? Ja, nicht lange, 3 Monate vielleicht. Ach so, und dann wieder zurück in die Familie? Nee, und dann war ich leider bei Pflegeeltern. Das war auch nichts. Nee, Asoziale wandert. Diese nee, ist nur, weil sie schickes Häuschen haben und was weiß ich, studiert haben oder so, aber die waren scheiße, waren die. Hast du denn später, als du eine erwachsene Frau warst, dich mit dieser Frau, die dich geboren hat, hast du dich mit der mal ausgesprochen? Ich hab's versucht, kurz vor ihrem Tod hatte ich auch mal wieder Kontakt zu ihr, durch Zufall. Und wie ist dieser Versuch verlaufen? Ja, ich hab versucht, das anzusprechen und bin aber nicht weitergekommen, war ihr sehr unangenehm. Mhm. Und dann wurde das Thema fallen gelassen? Ja, das ging dann nicht weiter. Warst du auf ihrer Beerdigung? Ja, ich habe das alles gemanagt damals. Warum hast du das gemacht? Ja, weil ich finde, ich war damals die Stärkste aus der Familie. Mhm. Ich habe auch vor 8 Jahren, als ein Bruder von mir gestorben ist, alles gemanagt und gemacht und getan. Ja, weil ich bin so der Typ, ich versuche immer jedem alles abzunehmen. Mhm. damit das nicht schwer hat. Dann hast du das gemanagt, aber was hast du dabei empfunden, als die Mutter zu Grabe getragen wurde? Als die Olle verreckt war, da habe ich natürlich auch geheult, so ein bisschen. Wahrscheinlich aber nicht aus Trauer, sondern weil dir all das Unglück nach oben gekommen ist, was sie dir angetan hat. Also ein bisschen Trauer war schon da. Wirklich? Ja, aber ein bisschen nur. Hm. So. Also ist jetzt aber im Laufe der Jahre bei mir ist jetzt so viel Hass entstanden. Mhm. Und wird immer schlimmer. Durch weil sie mir so mein Leben vermurkst hat, mhm, im Nachhinein. Würdest du sagen, um auf unser Thema zurückzukommen, dass du wirklich ein großzügiger Mensch geworden bist, obwohl du das andere so erlebt hast? Ja, ich war immer gezwungen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und ich war schon immer, oder ich war schon als kleines Kind immer sehr verantwortlich. Gut, aber Verantwortung übernehmen heißt noch nicht, dass man großzügig ist. Bist du ein großzügiger Mensch? Ja, auf jeden Fall. Doch, also ich gebe sehr gerne. Wenn ich habe, dann gebe ich auch. Mhm. Liebe Birgit, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, die ja sehr schwierig und sehr traurig ist. Und du sagst, der Hass wird immer größer, obwohl sie schon doch jetzt eine ganze Weile tot ist. Ja, und ich hoffe, der Sack, der mich mal gezeugt hat, dass der auch irgendwann verreckt. Ich werde da nicht auf Beerdigung gehen, das weiß ich jetzt schon. Das heißt, die Beerdigung wirst du nicht managen? Nee, das ist, nee. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen, vielleicht? Ach nee, das hat keinen Sinn. Okay. Ich habe es dir angeboten. Ja. Und das ist natürlich deine Entscheidung, ob du das möchtest. Ja. Birgit, liebe Birgit, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüssi. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerade eingeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt Gier. Nicht Bier, sondern Gier. Und ja, ich frage euch, wer von euch ist gierig? Gierig nach Sex, nach Aufmerksamkeit, nach Geld. Das ist verbunden mit großem Geiz unter Umständen auch. Und wer von euch hat vielleicht unter einem gierigen Menschen schon gelitten oder leidet unter einem gierigen Menschen? 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Achmed ist hier. Achmed ist 23. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Achmed. Morgen, alles ja. Klar? Soweit schon, ja. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, bei mir ist alles perfekt. Perfekt. Du meldest dich zum Thema Gier. Warum meldest du dich zu dem Thema? Ja, ich habe Probleme, so gierig nach Prostituierten. Das ist das. Du bist gierig nach Prostituierten? Ja, nach Prostituierten und Whisky. Also ich bin gierig so danach und ich habe auch damit jetzt angefangen, mit Drogen zu verkaufen, damit ich das finanzieren kann. Wie oft gehst du denn zu einer Prostituierten? Minimum einmal am Tag. Minimum einmal am Tag? Ja, ich war auch gerade. Gerade bin ich gerade von da gekommen, von Duisburg. Das heißt, es kann auch schon mal passieren, dass du zweimal am Tag zu einer Prostituierten gehst. Ja, manchmal mache ich aber direkt zweimal hintereinander, ist besser. Dann spare ich mir den Weg. Ja, kann man es natürlich auch sehen. Wie viel zahlst du pro Besuch? Das kommt drauf an, so was ich will, aber meistens so zwischen 30 und 50 Euro. Also ich bin am Tag so 100 Euro los, Minimum. So, das rechnen wir jetzt mal hoch. Wenn du jeden Tag zu einer Prostituierten gehst, ja, dann sind wir im Monat über 3.000 Euro. Ja. Wie finanzierst du das? Also ich habe als erstes immer so, ich habe erstmal damit angefangen, ich habe gespielt. Also so Novolein und Merkur. Sagt ihr das was? Nee. Glücksspiel. Ja gut, aber ja, gewinnst du mal was und dann verlierst du wieder umso mehr. Damit kannst du das ja dauerhaft nicht finanzieren. Ich habe das eigentlich schon gut drauf gehabt, den Trick dabei, aber sie haben, glaube ich, irgendwann die Automaten haben die umgestellt. Die haben also, haben die, glaube ich, den Fehler gefunden oder ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, das war so ein Abend, so, das war vor 5-6 Monaten. Hm. Da habe ich auch ein bisschen Geld verloren und so und ja, ich wusste dann nicht, was ich machen sollte und dann hat ein Kollege von mir gesagt, ja, du kannst eigentlich so ein bisschen mit Marihuana Geld verdienen, also mit Gras, wie dann Gras auf Straßensprache. Mhm. Gras, mhm, oder Weed oder Hot. Mhm. Ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist. Das, na klar. Das heißt, du dealst im Moment. Ja, das ist so. Ja. So mehr, aber so. Ja. Das ist ein strafrechtlich ist das natürlich, wird das verfolgt, ja, ist dir klar, ne? Ja, ich mache das eigentlich nur so, weil ich glaube, ich bin sexsüchtig, das ist das Problem. Hast du denn auch noch eine Arbeit? Nein, Arbeit habe ich nicht. Wie, du hast keine Arbeit und gibst mehr über 3000 Arbeit, Euro? Ja, ich arbeite manchmal so, ich habe dafür keine Zeit. Das Problem ist, die Leute, die rufen immer alle paar, ja, manchmal drei Leute in der Stunde an, da muss ich immer da sein. Also abends um diese Uhrzeit bin ich auch gerade Puff gewesen in Duisburg. Echt gute Alte, muss ich dir sagen, hey. Echt geile, stabile Alte war das. Aber jetzt zurück zum Thema, dann habe ich nur abends ein bisschen Zeit, um dann da hinzugehen. Das ist das. Wie lange machst du das denn schon so exzessiv? Das mit dem Cannabis oder das mit den Nutten? Also mit den Prostituierten? Mit den Prostituierten, ja, das schon bestimmt schon seit ich 17 bin und so. Ich kann das gar nicht glauben, Ahmed, dass du über 3000 Euro im Monat im Bordell, im Puff lässt, nicht arbeitest, keine Einkünfte hast und das alles durch Dealerei finanzierst. Ja, irgendwie muss ja das, irgendwie, das ist ja das Problem. Das heißt, du bist in einer hochkriminellen Szene aktiv. Wenn du so viel dealst, stehst du mit einem Bein voll im Knast, das ist ja klar. Ja, das weiß ich ja und ich will das ja eigentlich auch gar nicht machen. Bloß mein Kopf sagt was anderes und mein anderer Kopf sagt auch was anderes. Das ist das. In dem Moment, wo sie dich schnappen, kannst du nichts anders mehr machen. Dann ist vorbei mit Dealen und vorbei mit Bordellbesuchen. Ja, das weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Das ist das. Ich muss mich irgendwie jetzt distanzieren oder wie nennt man das? Distanzieren, ne? Hast du denn einen Schulabschluss zumindest? So, ich war Sonderschule. Mhm. Also den Sonderschulabschluss hast du? Nein, die haben mich rausgeschmissen. Also ich war Sonderschule und dann 8. Klasse haben die mich rausgeschmissen. Okay, und auch keine Lehre gemacht und nichts? Ja, lernen habe ich. Ich habe gelernt, aber das hat der Abschluss, haben die mich rausgeschmissen. Nee, ich meine, du hast keine Lehre gemacht später, mal irgendwas. Ausbildung. Ausbildung meine ich ja. Ja, eine Ausbildung habe ich nicht, leider. Leider, da hätte ich, glaube ich, jetzt genug Geld also für Duisburg. Dann finde ich, Ahmed, wird das höchste Eisenbahn, dass du dein Leben aber radikal umstellst. Du bist 23 Jahre alt, da kann man das noch gut machen. Sonst hast du keine Zukunft. Sonst landest du in der Gosse. Was denkst du, was ich machen muss am besten jetzt? Du musst ab sofort das Dealen sein lassen. Du musst sofort dich in eine Beratung, eine psychologische Beratung begeben. Ja. Und du musst darüber hinaus, das kann aber auch im Rahmen der psychologischen Beratung laufen, muss mit dir etwas überlegt werden, dass du zum Beispiel einen Schulabschluss nachmachst, dass du dich qualifizierst und irgendwann auch mal eine Lehre machen kannst, damit du einfach in ein normales Leben reinkommst. Ja, ich habe mit meinem Doktor, also mit Arzt, habe ich darüber geredet. Er hat gesagt, ich muss zu Psychopathen gehen, Psychologen. Ja, muss ich zu Psychologen gehen. Ja. Aber ich habe mich ein bisschen geschämt, weißt du, weil ich weiß nicht, ob das bei jedem Mann so ist. Ist das bei dir auch so, dass du ich kann so 6-mal oder 7-mal am Tag, also ohne Probleme. Ja, also wir reden ja jetzt über einen Extremzustand in deinem Leben und das ist ja, das ganze Leben funktioniert ja nicht bei dir. Da ist dieses ein Teil, dass du so oft zu Prostituierten gehst, aber das alles andere funktioniert ja auch nicht. Ahmed, ich schlage vor, dass jetzt mein Psychologe dich zurückruft und dann bekommst du alle Informationen an die Hand und ich glaube, das ist auch nötig, da ist viel zu tun. Okay? Gut. So, dann geht's um 1.44 Uhr weiter mit der Elke. Und Elke ist 72. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Elke. Ich freue mich, dass du da bist zum Thema Gier. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin und ich übermittle dir meine Hochachtung. Ja? Dankeschön. Und du bist Psychologe, Pädagoge und Seelsorger. Vielen, vielen Dank. Und ich bin richtig süchtig nach deiner Sendung. Aber heute rufst du an zum Thema Gier. Ja. Bist du eine gierige Frau oder hast du jemanden erlebt? Ja, na, ich erlebe das tagtäglich, dass bei Kaisers in der Windstraße jemand, der ist 50, bettelt, die Leute anbettelt. Für die Leute ist es oft eine Anpöbelung, haben die mal ein paar Bleichen für mich und so. Und die merken es überhaupt gar nicht, dass der schon so reich ist. Der bettelt schon seit Jahren und im Hintergrund stehen schon 6 volle Säcke mit Plastik, ne? Und die Leute, ich sag mal, die sind so dumm und schütten ganze Taschen in seinen Wagen, den er sich da gebaut hat. Er hat auch 2 Elektro. Also der will Pfandflaschen haben oder ja, Dosen aber, oder sowas. Ja, nicht Dosen, ist ihm egal, alles was anfällt, ne? Was man zu Pfand so machen kann. Ja. Und also viele Leute fühlen sich belästigt, aber die Filialleiterin dort von Kaisers, die sagt, naja, ist ja öffentliches Gebiet, das steht also hinterm Fahrradständer, also unmittelbar hinter dem Weg. Also haben die gar keinen Zugriff dazu? Ja, naja, da ist ja Betteln erlaubt und so, aber dass es auch um ihre Kunden geht, ja, die sich belästigt fühlen, ne? So, also, woher weißt du denn, dass dieser Mann viel Geld hat? Ja, na, weil er täglich bettelt. Also na ja, gut, aber vielleicht. Er hat ja auch einen Kumpel, der, weil er Hausverbot hat, er hat ja auch einen Kumpel, der seine Leergutbons einlöst im Laden, weil dieser Mann hat ja Verbot, ne? Er darf ja da nicht rein und auch nicht im Flaschenraum rein. Weil er sich oft daneben benommen hat und Polizei kam da und so ein Stress und laute Musik da vor dem Flaschenraum und so. Und ich muss mal sagen, ich habe versucht, mich so ein bisschen zu arrangieren, indem er ruft dann immer von draußen, und die Flaschen, die sich loswerden, können Sie mir die rausreichen? Ich sage mal in dem Ton, ne? Na gut, er kann ja fragen, dass sie sagen, da ist ja nichts gegen einzuwenden. Nee, aber er ruft dann laut halt im Flaschenraum rein, ne? Und dann sage ich, das brauchen Sie nicht, ich sage Ihnen, wo Sie die Flaschen loswerden, ne? Und dann ärgert er sich. Und dann ist es auch so, dass leere Kästen nicht angenommen werden übers Band. Und da ist aber eine Klingel, ne? Und aber ich sage dann den Leuten, klingeln Sie mal, da werden Sie Ihren leeren Kasten los. Wenn ich aber nicht da bin, ich bin ja meistens nicht da, dann grapscht er gleich zu, erklärt er die Leute natürlich nicht auf, damit er noch mehr hat. Und er macht manchmal, gerade sonnabends, er steht ja täglich da, stundenlang. Also ich merke schon, dass dieser Mann dir auf die Nerven geht. Oder vielleicht auch anderen, aber darf man das Wort Gier da gebrauchen? Der Mann ist offensichtlich ein ganz armer Kerl und siehst du, das sagst du. Aber das ist nicht so. Ich kenne den schon 10 Jahre und der ist nicht arm. Ja, aber du weißt du denn was über sein Privatleben? Hat er eine schicke Wohnung? Der wohnt ja bei mir in unmittelbarer Nähe. Ich kenne ihn schon 10 Jahre. Das heißt, er ist in dem Sinne gar kein Bettler. Wie wohnt er denn? Na, in einer Vierraumwohnung alleine. Und du glaubst, dass der eine normale Rente kriegt oder ein Auskommen hat? Ja, also ich weiß, nee, er kriegt eine Grundsicherung. Also hält die Hand auf und die ist Grundsicherung, das Sozialamt bezahlt seine Miete zum großen Teil, ne, was für ihn angebracht ist. Und wie gesagt, also er treibt sich ja überall rum im Olympiastadion und Mauerpark, also. Aber mich wundert, Elke, das kann dir doch eigentlich, abgesehen jetzt von, wenn du da einkaufen gehst, eigentlich kann es dir doch völlig egal sein, wie der sich nebenbei was verdient. Nein. Lieber jemand, der noch ein bisschen fleißig ist und Flaschen sammelt. Nee, er ist nicht fleißig, er steht da nur rum. Andere, die fahren ja mit Rädern in der Gegend umher und sammeln Flaschen und greifen in die Papierkörbe und gucken in den Straßen. Der steht ja da wie eine Säule, ne? Aber wollen wir nicht mal ein bisschen großherziger sein? Nee, aber bei dem Menschen nicht. Der hat sich schon 2 Elektrofahrräder gekauft und geht schick angezogen. Ja, und aber also, du musst ihm ja nichts geben. Nein, aber die Leute sind so dumm, obwohl es sie stört. Aber du sollst dich auch nicht über die Leute aufregen. Wer sich aufregt, schadet meistens sich selbst sehr. Sei doch ein bisschen gelassener. Ich muss mal sagen, es wird Zeit, dass bei solchen Leuten, die stundenlang vor so einer Halle stehen und betteln, dass sich das Gewerbeaufsichtsamt, das ist ein Gewerbe, was er macht, was er betreibt. Und auch über Internet seine Adresse und Telefonnummer und überall Plakate und Telefonnummer. Also das ist wirklich, das ist ein Gewerbe, was er da betreibt. Okay, das können wir jetzt nicht beurteilen. Wir kennen den Mann ja nicht. Auf jeden Fall. Ja, aber ich kenne ihn schon 10 Jahre und ich weiß, wovon ich rede. Genau, und du ärgerst dich da sehr drüber. Nicht nur ich, Domian. Ja, ich habe schon. Viele Leute, die machen bloß den Mund nicht auf. Das ist das Schlimme. Aber du hast den Mund jetzt aufgemacht, liebe Elke. Ja. Das war dann auch in deinem Sinne sehr richtig. Und ich danke dir für den Anruf und ärgere dich nicht so viel. Das ist nicht gut. Ja, und ich wollte dir bloß noch sagen, dass ich aus einer sehr armen Familie komme. Wir waren 9 Kinder. Mhm. Also Kriegsende war ich ein knappes Jahr. Wir sind auch geflüchtet, mussten flüchten nach Deutschland. Wir waren ja Deutsche und ich muss mal sagen, ich habe große Achtung vor den Flüchtlingen, die auch ihr Leben einsetzen müssen und so. Mhm. Und ich habe schon 15 Taschen mit guten Sachen abgegeben. Mhm. In einem Flüchtlingsheim bei uns in der Nähe und habe es auch gerne getan. Und daher sage ich mir, dass dieser Mensch sich nicht schämt, ja, dass der sich nicht schämt. Und naja. Liebe Elke, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Mach weiter so. Ja. Tschüss, Elke, ciao. Ciao. Hier ist Marie. Marie ist 43. Guten Morgen, Marie. Hallo, Domian. Hallo, Marie. Ich glaube, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Ich bin so aufgeregt jetzt. Bloß nicht. Dann wüssten wir gar nicht, was wir machen sollen, wenn du jetzt hier zusammenbrichst. Nein. Ich sitze auf dem Bett. Ich glaube, das geht. Aber das ist jetzt doch schon ein bisschen ungewohnt. Ich habe Fernseher ausgemacht. Also auf jeden Fall freue ich mich, dass du da bist. Das ist schon mal. Ja, ich freue mich auch. So, da freuen wir beide uns schon mal. Das ist schon mal sehr entspannend. Ja. So, Thema Gier. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wirklich was mit Gier zu tun hat. Also ich bin eigentlich nicht gierig. Mhm. Und deswegen habe ich mich von meinem Freund mehr oder weniger getrennt. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht, ja, also weil andere gesagt haben, du nimmst ihn ja nur wegen dem Geld. Dann wäre ich ja gierig. Ach so, weil andere gesagt haben, du bist gierig, hast du dich von deinem Freund getrennt? Ja, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ja. Ist er denn so wohlhabend? Oder also, war er? Also er verdient schon ganz gut Geld, das muss man sagen. Ganz im Gegenteil zu mir leider, ja. Was macht er vom Beruf, so die Richtung ungefähr? Der ist Schreiner, also eigentlich Zimmermann und aber Meister und der verdient schon richtig gut Geld und hat sich auch richtig abgesichert. Mhm. Und ja, und nebenbei macht er dann das noch und dann Gartenschätzen und so weiter. Ja. Also ich habe ihn schon sehr gern gehabt. Also kommt eine ganze Menge Kohle zusammen, weil es ein fleißiger und offensichtlich erfolgreicher Handwerker ist. Ja, genau. So, und eigentlich auch ein lieber Mensch, ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ja, seit 2012. Mhm. Seit 2012. Und wer hat das jetzt gesagt? Die ist ja nur mit dem zusammen, weil der ganz gut Kohle hat. Eigentlich alle, ja. Wer? Außer meine Mutter. Also meine ganzen Freunde haben das gesagt, ja. Wie kommen die auf die Idee? Also es ist halt so, ich habe 2 Ausbildungen gemacht, also ein ganz normales Leben genossen, bin auch sehr fleißig gewesen und dann bin ich sehr krank geworden. Mhm. Und zwar sehr krank, da kam eins zum anderen, bin falsch operiert worden und dann ging das über Jahre, ich hatte so eine Darmerkrankung, eine Fistel und es war eine ganz schwere Sache und Gott sei Dank bin ich nicht inkontinent geworden und bis das geheilt hat, das hat auch wieder lang gedauert, dann war ich aus meinem Beruf raus. Und mittlerweile ist es leider so, dass dann wird man ja von der Krankenkasse ausgesteuert. Mhm. Vom Arbeitsamt dann irgendwie auch nicht mehr weitervermittelt, weil das immer noch da ist. Und dann landet man als Hartz IV, obwohl man das gar nicht will. Ne? Okay, aber meine Frage ist ja, warum die anderen glauben, dass du nur des Geldes wegen mit ihm zusammen bist. Wegen deiner persönlichen Geschichte, die du gerade erzählt hast? Ja, genau, weil ich halt nicht arbeiten gehen kann und es halt auch so aussieht, also ich hatte mal so einen Rentenauszug und ich habe in meinem Leben ja auch doch schon gearbeitet, aber das sieht ja sehr mau aus. Mhm. Und die hatten mir halt gesagt, aufgrund dieser Erkrankung, die ich habe, dass ich das auch nicht mehr nachholen kann. Mhm. Also ich kann gar nicht mehr Vollzeit arbeiten. Also ich würde trotz alledem mit allen Bemühungen irgendwann auch so eine kleine Rente kriegen, dass ich auf jeden Fall dann... Du wärst auf ihn angewiesen, wenn ihr zusammen geblieben wärt. So, jetzt können natürlich 1000 Leute sich das Maul zerreißen. Entscheidend, nur entscheidend ist ja, was zwischen euch beiden passiert. Hat er denn diesen Verdacht auch mal geäußert? Nein. Nie? Nee, gar nicht. Nee, nie. Ja, was hat er denn dann gesagt, dass du dich von ihm deswegen trennst, weil die anderen das sagen? Also es ist eigentlich so, dass das auch meine eigene Meinung ist. Ich bin immer so ein Mensch, der noch nie von einem Freund was angenommen hat. Noch nie. Also wenn ich habe öfter schon mal als Jugendliche eine Kette geschenkt gekriegt oder irgendwas. Oder wenn ich einen Freund hatte, der mir was geschenkt hat, ich wollte das nie annehmen. Ich wollte nie in der Schuld von dem anderen stehen. Ich weiß nicht, das ist so mein persönliches Problem, weiß ich nicht. Ich habe das nie gern angenommen. Ich wollte immer so auf meinen eigenen Füßen stehen. Und ich mache mir jetzt ernsthaft auch so Gedanken, dass wir wollten eigentlich heiraten. Wir hatten darüber gesprochen. Und ja, aber ich habe dann so das Gefühl, wenn das dann irgendwann mal so ist, dass wir im Rentenalter sind, das hört sich alles so blöd an, ne? Aber jetzt nochmal. Du hast ihm das so gesagt, dass du dich von ihm trennst, weil die anderen das so sehen. Nein, ich habe, wir hatten sowieso Streit, aber ich habe mich eigentlich von ihm getrennt und ihm das gar nicht erklärt, warum. Ihr hattet sowieso Streit. Heißt deswegen, also ich habe Streit praktisch provoziert, damit wir auseinanderkommen. Marie, du bist ja wahnsinnig. Ja, so vielleicht. Kann man sich das eigene Glück aber auch zerstören. Das heißt, du hast einen künstlichen Streit provoziert. Ja. Aber das muss ja ein sehr heftiger Streit gewesen sein, damit man sich, damit es dann zur Trennung kommt. Das hat sich in mir auch so aufgestaut. Und was ging es denn in dem Streit? Also es war ja halt so, dass er halt sehr wenig Zeit für mich hatte. Und er hat sich dann halt noch so andere Sachen mit dem Garten. Er hatte so einen Garten und er ist dann da halt Vorsitzender. Ja, hatte wenig Zeit. Und dann habe ich ihm gesagt, das wäre ja schön, wenn du mal mehr Zeit hättest, dann könnten wir mal über die Probleme reden. Und er hatte gesagt, ich bin ja Gartenvorsteher und. Okay, so hat sich's hochgeschaukelt. So hat sich's hochgeschaukelt. Hättest du eigentlich nicht gemacht, wenn du das nicht im Hinterkopf gehabt hättest, das andere? Also ich hätte es nicht gemacht, wenn ich hätte mal mir gewünscht, wir hätten mal Zeit gehabt und ich hätte ihm gesagt, pass mal auf, ich bin ehrlich, so und so sieht das aus, du weißt ja, dass ich nicht arbeiten gehe, er weiß ja, dass ich krank bin, ne? Ich habe ja wirklich, und man hätte geredet und hätte dann irgendwie gesagt, hör mal, wenn wir heiraten, dann hätte ich ihm auch gesagt, wenn wir heiraten, ich mache das gerne, ich hätte ihn gern geheiratet. Aber ich hätte ihm lieber ehrlich vorher gesagt, pass mal auf, dann kann das sein, dass du später vielleicht ein kleines bisschen für mich zahlen müsstest. Okay, aber das wusste er ja vorher schon, er hat ja mitbekommen, dass du krank warst. Und ja, wir haben ja nie darüber geredet, jetzt so, was kriege ich irgendwann mal an Rente oder wie geht das weiter. Okay, aber das war für ihn offensichtlich aber auch gar kein Thema. Er hat nie gefragt. Nein. Und er hat auch nie gefragt, dass du in der letzten Zeit nicht viel verdient hast. Nein, nie. Und du hast in der letzten Zeit auch schon von ihm gelebt, dann mitgelebt von ihm? Nein. Ich wohne bei meiner Mutter, die hat ein Haus. Ach so. Das werde ich auch mal erben. Und das ist hier in Köln-Sülz, also ist auch ein wertvolles Haus. Ja gut, dann bist du auch quasi wohlhabend. Wenn du ich kenne ja nun Köln und kenne Köln-Sülz, das ist eine gute Wohngegend. Ja. Marie, ich muss eine starke Kritik an dir üben. Dass ja, danke. Das, ja, wirklich. Mach das wirklich. Dann singt einer, der es mal sagt. Ja, dass du dem Mann, den du offensichtlich liebst, wahrscheinlich immer noch liebst, dass du dem nicht offen das so gesagt hast, wie du es mir gerade gesagt hast, damit man das bespricht. Wenn ich dazu gekommen wäre, das wäre schön. Ach, das hättest du ja engagieren können. Wie denn? Domian, wie denn? Das ist ja das Riesenproblem. Der hat ja seinen Gartendings da und hatte so viel Ärger selber. Ja gut, Marie, aber es wird ja mal irgendeine Stunde gewesen sein, wo du ihm das mal hättest erzählen können. Du hast dich ja wegen der anderen Sachen mit ihm gestritten. Habt ihr ja auch gesprochen, da war ja auch Zeit. Ja, das hat sich ja hochgeschaukelt. So, ist das jetzt definitiv kaputt? Das weiß ich nicht. Wir reden nicht mehr miteinander. Schon länger nicht mehr. Wie lange jetzt schon nicht mehr? Och, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate, ja. Gar keinen Kontakt miteinander? Nein. Ich habe ihm mal geschrieben so, ich wünsche dir alles Gute mit dem Gartenverein, dass es positiv für dich da jetzt ausgeht. Aber da kommt ja auch nichts zurück. Aber das ist ja für ihn nichts Neues. Das macht er ja öfter. Seine komischen Touren da, ne? Ja, aber wenn das, ich sag's nochmal, wenn das wirklich der Grund ist, vielleicht sind ja auch noch andere Dinge im Hintergrund, wenn das wirklich der Grund ist, ist das schlimm, dass du euch das Glück zerstörst. Vielleicht solltest du überlegen, ihm nochmal einen Brief zu schreiben und dann wirklich mal alles offen zu machen, wie du es mir gerade erzählt hast. Marie, ich kann nicht mehr länger reden, die Sendung ist gleich vorbei. Domian, eine Sekunde noch. Nee, es geht nicht. Wir sind vom Sender. Alles Liebe, alles Gute in der Technik. Moritz Güldenring. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao, ciao.